zu beten. Amen. Я очень рад. Знаю, что Господь, Он делает что-то новое. Ich weiß, dass der Herr dabei ist, etwas Neues zu erschaffen. И это что-то для некоторых, особенно здесь, людей. Und das ist was, ist besonders für diese Menschen hier. И это интернациональная церковь. Das ist eine internationale Gemeinde. Okay. Я верю в это благословение особенное. Yeah. Ich glaube daran, dass es eine Gnade Gottes ist. Okay, кто-то может сказать громко аминь? Аминь! Аминь! Аминь, аминь. Ну что, а третья новость я и не забыл. Und ich habe natürlich nicht vergessen, von der dritten Nachricht zu berichten. У нас сегодня Hochzeitstag с моей женой. Wir haben heute Hochzeitstag mit meiner Gattin. Сегодня поедем. Сложно поверить, но мы 28 лет вместе. 28 лет. 28 лет. И чем дальше, тем лучше. Und je weiter, desto besser wird es. Тем ценнее. Desto wertvoller. Знаешь, отношения, чем дальше, они как вино, оно становится еще крепче, еще красивее, еще сильнее, еще вкуснее. Je tiefer die Beziehung wächst, und je länger, desto wertvoller wird sie. Ценнее. Отношения становятся ценнее с возрастом. Die Beziehung wird wertvoller im Verlauf der Jahre. И я ценю эти отношения, они становятся больше и больше дороже для меня. Ich schätze diese Beziehung, denn sie wird immer wertvoller für mich. Я верю, что вот Господь, Он очень ценит верность. Ich glaube, dass der Herr die Treue liebt. Верность. Treue. Treue. Скажи Treue. Sag Treue. Бог любит верность. Der Herr liebt die Treue. И вот эту верность мы должны хранить. Und diese Treue müssen wir halten. Несмотря на разные ситуации в жизни. Ungeachtet dessen, was im Leben passiert. Несмотря на всякие там погоду. Ungeachtet dessen, wie das Wetter bei dir zu Hause ist. Ты обещал, ты будешь хранить верность. Wenn du versprachst und du, dass du die Treue halten wirst. И вот это слово, оно не популярное сегодня вообще. Dieses Wort ist nicht populär heutzutage. Популярно иметь партнера без обязательств. Es ist sehr, sehr populär, einen Partner zu haben ohne Verpflichtungen. Популярно ходить в церковь без обязательств. Es ist auch populär, in die Gemeinde zu kommen ohne Verpflichtungen. Популярно всегда иметь запасные варианты. Und es ist sehr beliebt, auch Ergänzungsvarianten zu haben. Когда ты уходишь к тому, который тебе больше нравится. Wenn du zu demjenigen kommst, der dir mehr zusagt, mehr gefällt. Просто смотреть то, что тебе нравится. Einfach um zu sehen, was dir gefällt. Просто делать то, что тебе нравится. Einfach zu tun, was dir gefällt. Просто ходить, куда хочешь. Einfach zu gehen, wohin es dir gefällt. И человек говорит, ну я же имею право выбора. Ja, und der Mensch sagt, ich habe doch die Wahl, ich habe das Wahlrecht. И это популярно, иметь выбор. Und es ist sehr beliebt, dass die Wahl zu haben. Всегда причем. Und immer. Но человек говорит, я имею право выбора. Aber der Mensch sagt, ich habe doch das Recht zu wählen. Да. Ja. Но до выбора. Aber bevor du wählst. А после выбора у тебя уже нету права. Und danach hast du kein Recht mehr. Менять свой выбор. Deine Wahl zu verändern. Потому что ты сказал, обещаю. Denn du hast davor gesagt, ich verspreche. Этим ты ставишь точку. Und danach kommt ein Punkt. Das ist kein Strichpunkt. Und es ist auch kein Fragezeichen. Es ist ein Ausrufezeichen. Ich verspreche. Und immer noch sprechen die Menschen in diesem Satz auf Trauungen. Ich werde dir die Treue halten, bis dass der Tod uns scheidet. Aber in der Realität wird es einfach zu einer Floskel. Aber du hast einen Bund geschlossen. Und für uns ist es immer noch so. Und auch in unserer Gemeinde ist es ein sehr wertvoller Satz. Завет. Das ist ein Bund. Bund. Завет. Ein Bund. Завет – это не просто отношения. Es sind nicht einfach irgendwelche Beziehungen. И слово «обещаю» или «завет» – оно не популярно. Und das Wort «versprechen» und «bund» ist gar nicht so beliebt. Крайне непопулярно. Es ist außerordentlich unbeliebt. И истина о завете, ее выкидывают из церквей. Und die Wahrheit über den Bund, die wird verbannt aus den Gemeinden. Из христианских церквей ее выкидывают. Aus christlichen Gemeinden wird sie einfach verbannt. Да, многие церкви уже забыли вообще, что такое членство. Ja, viele Gemeinden haben vergessen, was die Mitgliedschaft bedeutet. Для них не нужно членство. Они говорят, приходи просто в наш клуб. Sie pflegen keine Mitglieder oder Mitgliedschaften, sondern sagen, komm einfach zu uns vorbei, komm einfach rein. Kommt zu uns. Und es wird alles gut. Aber das ist so nicht. Und Jesus erklärte uns den Bund einst. Und er sagte es zu den 12 Jüngern. Ja, им это тоже не понравилось. Und sie mochten das eigentlich auch nicht. Знаешь, 12 учеников были те же грешники. Ja, die 12 Jünger waren genauso Sünder. Как и мы. So wie wir. У них была даже грешная плоть. Und sie hatten auch ein sündiges Fleisch. Когда они услышали, что нельзя разводиться. Und als sie hörten, dass man sich nicht scheiden lassen. Они сказали, лучше вообще не жениться. Oh, dann lassen wir das Heiraten erst recht bleiben. И, знаешь, Иисус не стал извиняться. Und Jesus hat sich dafür nicht entschuldigt. О, типа, ребята, вы неправильно поняли. Okay, ihr habt es nicht so ganz verstanden. Нет, Иисус всегда был за верность. Aber Jesus war immer für die Treue. Yeah. Он был за верность, и он остался за верность. Ja, er blieb bei der Treue. И он за верность в дружбе. Und er ist für die Treue in der Freundschaft. За верность в браке. In der Ehe. За верность в советах. Er ist für die Treue in den верность, Versprechen, да, die er gegeben hat. Служении. In jedem Dienst ist er für die Treue. Верность в твоей работе. Er ist für die Treue in deiner Arbeit. Верность. Treue. Я вам говорю, если кто-то возложил руку на плуг. Ja, so wenn du dein Gerät zu pflügen, dein Fluggerät in der Hand hältst. Ты оглядываешься назад. Und zurückblickst. Неблагонадежный человек, он говорит. Dann denkst du, du bist nicht verantwortungsbewusst und nicht zuverlässig, nicht zuverlässig. И это вот как раз причина, почему в мире разрушаются отношения. Und das ist auch der Grund, warum viele Beziehungen oder die meisten in Bruch gehen. И в мире полно сегодня ненадежных людей. Und in der Welt sind viele Menschen, denen man nicht vertrauen kann. Но есть вот надежные люди. Aber es gibt vertrauensvolle Menschen. Благонадежные. Treue Menschen. И на них все держится. Und auf denen baut sich alles auf. На них держится все солидное, что есть. Sie halten alles zusammen, was ehrlich ist. На крепких семьях. Was solide ist, auf stabilen Familien. Держится общество. Baut sich unsere Gesellschaft auf. На фирмах. In Firmen. Все держится на серьезных и солидных людях. Alles baut sich auf soliden Menschen. И сегодня это главный дефицит вообще. Und das ist ein mächtiges Defizit heutzutage. Надежные люди. Treue Menschen. Надежные, zuverlässige. Zuverlässige Menschen. Один руководитель фирмы сказал мне недавно. Ein Leiter der Firma sagte zu mir vor kurzem. А у нас, говорит, на фирме вообще в Германии везде нехватка стабильной рабочей силы. Wir haben einen Mangel an zuverlässiger Kraft in den Firmen. Везде в Германии. Überall in Deutschland. Проблема с рабочей силой, которая стабильна. Gibt es ein Problem mit der Arbeitskraft, die zuverlässig ist? Говорит, когда я обучаю человека. So wenn ich einen Menschen einlerne. 2-3 года я инвестирую в него. 2-3 Jahre investiere ich in ihn. А потом он говорит. Und dann sagt er. А я выбираю другое. Oh, ich habe mich für was anderes entschieden. Мне нравится что-то еще. Oh, ich mag etwas anderes. Я говорю, да зачем мне вообще не нужны тогда? Ja, so und dann denke ich mir, warum investiere ich überhaupt? Я просто привезу людей из Румынии, они будут у меня работать 2 года и потом. Dann hole ich mir eben Menschen aus Rumänien und dann arbeiten sie genauso gut für mich. И так сегодня происходит. Und heute geschieht das genauso. Знаешь, выбор хорошо делать, но тогда, когда ты еще стоишь на остановке. Ja, so wenn du auf einer Haltestelle stehst, dann ist es die richtige Zeit, eine Wahl zu treffen. Okay, но когда ты сел в поезд. Aber wenn du in den Zug gestiegen bist. Уже немножко поздно делать выбор. Dann ist es etwas zu spät, eine Wahl zu treffen. Amen. Выпрыгивать из поезда опасно для здоровья. Aus dem Zug zu springen ist es sehr ungesund. Опасно для здоровья выпрыгивать. Sehr gefährlich, aus dem Zug zu springen. Из поезда под названием семья. Und es ist auch gefährlich, aus dem Zug mit dem Namen Familie zu springen. Да, ты сделаешь себе и другим аварию. Ja, so gibt es nur einen Unfall für dich und für die anderen. Не выпрыгивай из поезда. Spring nicht aus dem Zug. Когда тебе Бог дал задание. Wenn der Herr dir eine Aufgabe zugeteilt hat. Это твой поезд. Und das ist dein Zug. И Петр говорит, мы как живые камни устрояем из себя дом духовный. Wir sind lebendige Steine, auf dem sich ein lebendiges Haus aufbaut. Ты камень. Du bist ein Stein. Ты не просто какая-то декорация. Du bist keine Dekoration. Amen. Я верю, что здесь камни живые. Ich glaube, dass hier nur Steine anwesend sind. И камни, они не выпрыгивают из стен. Ja, und die lebendigen Steine springen nicht aus den Mauern. Okay, декорация может выпрыгнуть куда угодно. Die Dekoration kann rausspringen. А камни они остаются. Aber die Steine bleiben. И Господь, он говорит: "Эй, ты живой камень". Und der Herr sagt, du bist ein lebendiger Stein. И мы хотим такими быть. Und wir möchten so sein. Жить вместе без завета – это мода сегодня. Ohne Bund, ohne Versprechen miteinander zu leben, ist es nicht wertvoll. И люди так любят. Und die Menschen lieben es so. Это модно. Es ist modern. Пожили. Ja, wir leben ein bisschen zusammen. Gut, dann haben wir genug voneinander. Tschüss, jeder mal. И Голливуд рассказывает: "О, это нормально". Und Hollywood sagt uns: "Oh, das ist ganz in Ordnung". Они останутся друзья. Ah, sie bleiben doch Freunde. Да. Macht ihr nichts. Какая чушь. Ja, das ist Unsinn. Верность всегда останется в природе человека как ценность. Die Treue bleibt für immer wichtig im Leben eines Menschen. И поэтому, когда я вижу молодых людей, я говорю: "Женитесь". Also, wenn ich junge Menschen sehe, sage ich: "Heiratet". А что такое женитесь? Aber was ist eigentlich heiraten? Das Завет. Das ist ein Bund. Всегда. Versprechen. Amen. Amen. Immer. Они говорят: "Неудобно". Ja, und sie sagen: "Oh, es ist so unbequem". А это не так хорошо. Yes, so, naja, so leider. Заключайте завет. Schließt einen Bund. Oh, no, это не так удобно. Aber das ist unbequem. Почему неудобно? Warum ist das unkomfortabel? Человек по натуре своей хочет все-таки. Weil der Mensch sich verschiedene Möglichkeiten und Türen noch offen halten will. Неверные люди, они не только ненадежны. Unzuverlässige Menschen sind nicht nur unzuverlässig. Они теряют способность любить. Denn zudem verlieren sie auch noch die Fähigkeit zu lieben. Это очень-очень, я вижу часто у людей. Das sehe ich oft bei Menschen. Когда они всегда потом сравнивают. Wenn sie dann immer vergleichen. Потому что они всегда уже увидели много. Denn sie haben sehr viel gesehen. Попробовали много. Sie haben sehr viel ausprobiert. И когда они в новой связи, они говорят: "Ja, wenn sie dann in einer neuen Beziehung sind, dann sagen sie: "Da была лучше. Ah, die andere Beziehung war doch irgendwie ein bisschen besser. Тот был умнее. Ah, und derjenige war etwas klüger. И именно этот багаж. Ja, und dieses Gepäck становится проклятием для их, wird ein Fluch, для их жизни. Wird zu einem Fluch für ihr Leben. Когда люди могут сравнивать. Diese Menschen anfangen zu vergleichen. Aha, вот это лучше было там. Oh, das war besser. Nee, dort war es doch besser. Этот проповедник круче был. Dieser Prediger ist besser. Эта церковь была интереснее. Diese Gemeinde war doch besser. Я знаю, есть разные ситуации. Und es gibt verschiedene Situationen. Я знаю, я не говорю сейчас о тех браках, где просто нет выхода. Ich spreche über keine Ehe, die gar keinen Ausweg mehr hat. Es gibt ausweglose Situationen. Wenn es nur einen Ausweg gibt. Ja, eine Tür. Okay. Es gibt auch solche. И Библия говорит об этих исключениях. Und die Bibel spricht von diesen Ausnahmen. Но я говорю о неверности, которая стиль жизни. Aber ich spreche von einer Unzuverlässigkeit, die eine Art zu leben ist. Да, это их мода. Es ist einfach ihr Style, Lifestyle. У многих людей так. Viele Menschen leben so. В том числе у многих христиан. Auch viele Christen leben so. К сожалению. Ja, das tut weh, aber es ist so. Серия проповедей наша, она называется Wake Up. Und die nächste Reihe unserer Predigten heißt Wake Up. Наша сегодняшняя тоже серия. Und auch die heutige Predigt. Мы слышали эту тему, твое личное дело. Wir hörten über dieses Thema, das ist deine Angelegenheit, deine Sache. Okay, твое личное дело, в смысле, Persönliche Akte. Aha. Deine persönliche Akte. И мы слышали эту тему также о времени. Und wir hörten auch die Predigt über die Zeit. На небе есть книги. Ja, im Himmel gibt es Bücher. На небе много книг. Ja, im Himmel gibt es viele Bücher. Есть книга жизни. Es gibt das Buch des Lebens. Есть книги судеб. Es gibt das Buch des Schicksals. Есть книга твоей биографии. Da gibt es das Buch deines Lebenslaufs. Бог ведет бухгалтерию. Und Gott führt Buch. Есть классная новость еще одна. Und es gibt eine noch weitere gute Nachricht. Есть небесный банк. Es gibt auch die Bank im Himmel. Himmlische Bank. Wow. Himmlische Bank. И в этом банке каждый может иметь конто. Und in dieser Bank kann jeder ein Konto haben. Свой счет. Jeder kann sein eigenes Banko haben. Иисус не употреблял слово банк. Jesus benutzte natürlich nicht das Wort Bank. Но просто потому, что этого понятия не было. Weil dieses Verständnis dafür noch fehlte. Банков просто не было. Es gab damals noch keine Bank. Но мы читаем Матфея 6 глава 19 стих. Aber wir lesen Matthäus 6, Vers 19. Собирайте себе сокровища на небесах. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Но, говорит, собирайте себе сокровища там. Aber sammelt Schätze dort. Здесь инфляция, он говорит. Hier herrscht die Inflation. Здесь все сокровище может пропасть в один миг. Kann jeder Schatz verloren gehen. Но там есть небесный банк. Aber dort im Himmel gibt es eine himmlische Bank. Там нет ржавчины. Und da gibt es keinen Rost. Там нет инфляции. Da gibt es keine Inflation. И там не украдут у тебя со счета. Und dort wird nichts aus der Bank gestohlen werden. Никто не взломает твой счет. Keiner kann einbrechen in diese Bank. Там все sicher, Halleluja. Es ist alles sicher in dieser Bank. И вот Иисус, если бы он жил сегодня, я думаю, он бы сказал так. So, wenn Jesus heute noch auf Erden leben würde, dann investiere deine Schätze, alle deine Schätze in die himmlische Bank. Deine Investitionen in der himmlischen Bank haben eine Garantie. Dort gibt es keine Inflation. Und da bekommst du einen großen Vorteil, eine Dividende. Da bekommst du große Prozente. Und hier sehen wir zwei Gedanken. Первая инвестиция в небесный банк возможна. Die erste Investition in die himmlische Bank ist möglich. Es ist möglich. Можно инвестировать в небесный банк. Wir können in die himmlische Bank investieren. Иисус сказал, собирайте себе. Jesus sagte, sammelt für Sammelt euch. Это genau то, что ты делаешь со своим счетом. Das ist genau das Gleiche, was du auf deiner Bank machst. Du sammelst. И вот здесь, на небесах, есть возможность. Genau so im Himmel hast du diese Möglichkeit. У меня есть там конто. Da habe ich ein Konto. И я решаю. Und ich entscheide. Будет ли там плюс? Habe ich dort ein Plus? Или там будет минус? Oder habe ich dann минус? Позитивный у тебя баланс там? Eine positive Bilanz? Или это негативный полностью? Oder eine negative Bilanz? Это по долгах уже пошли. So, und dann steckst du voll in Schulden. Yeah. Bis zum Hals. Господь говорит, у тебя есть конто. Ja, und der Herr sagt, du hast ein Konto. Что у тебя? Was hast du? На небесном счету. In deiner himmlischen Bank. Знаешь, я не знаю, как часто Бог смотрит на наше конто. Ich weiß nicht, wie oft der Herr auf unser Konto schaut. Но оно точно есть. Aber dieses Konto gibt es. И если он отвечает на наши молитвы. Und wenn er auf unsere Gebete antwortet. Я не знаю, смотрит ли он перед этим на небесный счет. Weiß ich nicht, ob er davor auf mein Bankkonto schaut. Было бы вообще-то логично. Das wäre logisch eigentlich. Прежде чем инвестировать в нашу жизнь. Bevor er in unser Leben investiert. Есть ли смысл инвестировать в эту жизнь? Gibt es denn überhaupt einen Sinn in unser Leben zu investieren? Если там постоянная дыра. Wenn es dort immer ein Loch ist. И все время в минусе человек. Und der Mensch immer in einem Minus ist. Я не знаю. Das weiß Но Иисус говорит, можно собирать. Aber Jesus sagt, wir können sammeln. Wow. Wow. Ты вкладываешь. Du investierst. И смотри, две формы вложения существуют. Und es gibt zwei Formen der Investition. Скажи, две формы. Sag zwei Investitionen. Две формы. Zwei Investitionsformen. Как можно вложить? Wie kann ich einlegen? Свою жизнь первое. In mein Leben investieren. То есть я могу вложить свое время. So, ich kann meine Zeit investieren, усилия, meine Kraft investieren, эмоции, meine Emotionen investieren, как-то вот помогать участвовать в деле. Helfen und an der Sache dienlich sein. Это первый вклад. Das ist die erste Investition. Иисус объясняет, говорит, нет никого. Und Jesus sagt, es gibt keinen, кто бы оставил что-либо ради меня, der etwas für mich verloren hat oder gegeben hat und nichts dafür zurückbekommt. 100-mal mehr zurück. Wow. 100-mal mehr zurück. Wow. Эй, ты никогда не получишь 100% на земле. Natürlich bekommst du auf der Erde hier niemals 100% zurück. Кто-то, может быть, знает. Vielleicht manch einer von euch weiß das. Сколько сейчас процент в банках? Ja, wie viel Prozente gibt denn die Banken jetzt auf unsere Einsparungen? Vielleicht 2-3 oder 1%. Wow, 100%. Aber im Himmel 100%. Иисус конкретно обещает. Jesus gibt ein konkretes Versprechen. Garantie. Eine Garantie. Моя жизнь подтверждает это. Mein Leben bestätigt das. Подтверждает это. Mein Leben bestätigt das. Я могу тебе рассказывать истории. Ich kann dir viele, viele Geschichten erzählen. Следующий раз. Das nächste Mal. Бог говорит, я обещаю тебе. Gott sagt, ich verspreche dir. Ты инвестируешь в мою жизнь. Wenn du in mein Leben investierst. Я возвращаю тебе в 100% здесь. Dann gebe ich dir, wenn du auf der hier. Erde bist, schon da, hier. Gebe ich dir. И там еще. Und dort, im Himmel auch. Это уже 200%. dann bekommst du wahrscheinlich 200% im Himmel. Бог верный. Gott ist treu. А он не шутит, когда он так говорит. Und er macht keine Scherze, wenn er so spricht. И второй вклад. Und die zweite Art zu investieren. Ты инвестируешь свои финансы. Du investierst deine Finanzen. Финансы твои. Просто это тоже финансы. Часть твоей жизни. Das ist auch ein Teil deines Lebens. И Павел говорит об этом очень конкретно тоже. Paulus spricht darüber auch sehr konkret. Что твои дары Бог записывает. Dass deine Gaben der Herr notiert. Он ведет бухгалтерию. Er führt Buch. Когда-то люди иногда говорят, ну Богу все равно дашь ты или не дашь. Нет, это неправда. Manche einer wird sagen, oh, das ist doch dem lieben Gott egal, wie viel ich gebe. Нет, неправда. Das ist nicht wahr. Я устал уже это слушать. Ich bin müde, das zu hören. Бог все четко записывает. Denn Gott schreibt alles ganz genau auf. И Библия полна этих цифр. Und die Bibel ist voll von diesen Ziffern und Daten. Кто, когда дал. Wer, wie viel, wann gegeben. Если бы это было безразлично, не написано было бы в этом Библии. Пол Библии об этом говорит. Die halbe Bibel handelt davon. И Павел говорит, есть плоды, которые мы приносим. Und Paulus sagt, wir haben Früchte, die wir geben. Я вкладываю, я лично вкладываю сразу в обе формы вложения. Ich spare ein, ich investiere in beide Formen der Investition. И я знаю, что у меня на конте. Und ich weiß, was auf meinem Konto ist. Ты, я надеюсь, тоже знаешь, что у тебя. Ich hoffe, du weißt auch, was bei dir auf dem Konto ist. Что у тебя на конте. Давай мы сегодня возьмем свое пожертвование. Lasst uns unsere Kollekte in die Hand nehmen. Ты можешь вкладывать сегодня. Denn du kannst jetzt investieren. И в сложное время ты можешь снять со своего конта. In schwierigen Zeiten kannst du von deinem Konto abbuchen. Да, ты можешь снять с него. Du kannst von deinem Konto abbuchen. Я могу рассчитывать на свой счет. Und ich kann mich verlassen auf mein Bankkonto. И ты можешь рассчитывать на свой счет. Und du kannst dich verlassen auf dein. Ты не можешь рассчитывать на мой счет. Du kannst nicht bauen auf mein Konto. Я не могу рассчитывать на твой. Ich kann nicht auf dein Konto bauen. Но каждый рассчитывает на свой конт. Aber jeder baut auf sein eigenes Konto. Halleluja. Halleluja.